Schleswig-Holsteinischen Landtag. Dazu Oppositionsführer Dr. Ottfried Hennig. Meine Damen und Herren, vielleicht liegt das daran, dass die Frau Simonis zu oft Baumann und Clausen hört. Nichts gegen Baumann und Clausen. Als Gag sind die ja hervorragend, als Volksbelustigung geradezu ideal. Aber als Stichwortgeber sind die beiden doch nun hier im Parlament gänzlich ungeeignet. Die Bingo News. In der Hand, elegant oder hart, weich oder sanft, fließen meine Fluten durch die Stirn ins Gehirn, bis die Lauschlappen bluten. Beiß in das Kabel von der Box, lass die Denkmurmel kicken, bis die Geigerzähler ticken. Ich hau auf die Pauke, bum bum didelum. Dir wird heiß, denn du weißt ganz genau, ich bring dich um. Ich bring dich um den Verstand, ich bring dich um. Ich bring dich um den Verstand, ich bring dich um. Ich bring dich um den Verstand, ich bring dich um. Ich steh auf der Bühne mit 45 Fieber. Du stehst da unten, mach mit immer wieder. Tick, tack, rund um die Uhr. Ich spring oder sing oder mach mein Ding. Das hab ich schon gemacht, als ich klein war und in meinem Zimmer ganz allein war. Mit Kraft meiner Stimme und ner Prise Dynamit läute ich die Glocke und box mit dem Beat. Du, du, du, du, du oder du. Bewege deine Hüfte, ich seh dabei zu. Wackel mit dem Backen im Takt auf und ab. Ich pack deine Schleife und greife den Ständer von meinem Mikrofon und stoße jeden Ton rein in die Schnecke, bum bum didel dum. Mit meinem Mikrofon nehm ich dich ran und dann bring ich dich um. Ich bring dich um den Verstand, ich bring dich um. Ich bring dich um den Verstand, ich bring dich um. Ich bring dich um den Verstand, ich bring dich um. Aus der Box, das Gehör von der Muschel in den Kopf, durch den Hals, aus der Lunge, in den Mund, durch den Schlund, auf die Zunge, in das Mikro, durch das Kabel und zurück in die Box. Von der Box in die Ohren, von den Ohren in den Mund, mit dem Schlund in den Magen, im Körperuntergrund und ab in den Damm und mit Dampf hinten raus, aus dem Kerker in das Mikro und von dort in den Verstärker. Vom Verstärker in die Box, aus der Box in die Schnecke, von der Gurgel in die Pumpe und raus mit dem Gelumpe, durch die Luft in das Mikro, durch das Kabel in die Box, von der Box in den Saal und das Ganze noch einmal. Vom Saal in die Ohren, durch die Muschel um die Ecke, von der Nase in die Stirn und durch die Schädel. Decke dann ab in den Raum und von dort ins Mikrofon, in das Kabel von der Box. Ich bring dich um. Ich bring dich um den Verstand, ich bring dich um. Ich bring dich um den Verstand, ich bring dich um. Ich bring dich um den Verstand, ich bring dich um. We are strong. down. Katrin, was fällt dir eigentlich zu... Weiter geht's mit einer anderen Dancefloor-Gruppe. When a man loves a woman loves a man. Love and devotion, gotta keep it if you can. A kiss, a smile, even when you cry. Everybody knows that we need it once a while. So come on, come on, gotta keep it if you can. Love and devotion is the master plan. I'm talking about a wonderful emotion. I'm talking about a thing called love and devotion. Gotta keep it if you can. A kiss, a smile, even when you cry. Everybody knows that we need it once a while. Love and devotion, baby. I want you, baby. Hola, hola. Hola, hola. ich nun Tänzerinnen hier vorbei, nur um zu stürmen hier im Laub am Asphalt. Kamikaze in der Stadt, wo jede und ja, wie schick doch für die Doh, Entschuldigung, noch Bord und Salomon. All die Jahre für die Vision, für die Dance, für der sie lohnt, ist eine Sensation, Mensch, die man am so viel zur ruhigen Musik. Und hier kommt er, der German Radio Show Sport vom Wochenende. Ja, die Zeit geht wieder zu Ende hier. Okay. Ich freue mich schon, dass morgen Montag ist. Montag ist mein Lieblingstag und wünsche allen, die zuhören, eine schöne Woche. Macht's gut. Ja, ich wünsche allen natürlich auch eine schöne Woche. Wir haben gleich noch ein schönes Lied drauf. Offshore spielen wir zum Schluss nachher noch. Ich seh's. Und der letzte Gruß. Ja, wenn schon mein Musikwunsch für unsere mexikanischen Freunde ausgefallen ist, dann möchte ich wenigstens noch meine Claudia grüßen. Greetings to Mexico, Claudia Lopez, hallo. Einfach sexy. Ja, ich glaube, ich grüße dann auch mal jemanden. Ich grüße mal... Du kennst doch gar diesmal keinen. Nicht. Nee, ich grüße diesmal meine... Den? Wer war denn das? Nee, kennt ihr nicht. Kenny ich grüße G. diesmal meine Familie. Ja, schönen Gruß hier an Priscilla del Rio. Mehr kennst du auch nicht. Kann man nicht so frech, ne? Ich gibt's noch Haue hinterher. Ja, und ich muss den Haflo 297 grüßen. Ah, danke. Und selbstverständlich auch die Clusterkameraden vom Filmshow. Ich meine Worte hier benutzen. Oh,